schlimmen Leute, die Frau von heute zieht sich nicht an für einen Mann. Sie trägt das neue Kleid und trägt den neuen Hut, damit die andere Weiblichkeit vor Wut zerspringen tut. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der schick, ach, ist der schön. Das ist kein Hut, das ist ein Chapeau, den gibt's nur in Paris sonst nirgendwo. Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon gesehen? Ach, ist der aber schick. Ach, ist der schön. Und wer dir dieses Hütchen schenkt? Das ist der Mann, der mich verehrt. Und der stets an dich denkt.